hinter unbearbeiteten Akten. Von ihm erfuhren sie, dass der Nocke-Einbruch von dessen Kollegen Frischlinger bearbeitet wurde. Frischi, wie er genannt wurde, hatte einen Tick, trug nämlich gern die neueste Trendfrisur, wobei ihm sein dichter Haarschopf zugute kam. Heute war das Deckhaar kurz geschnitten, wie Tim feststellte, mohrrübenblond gefärbt und mit Gel zu Spitzen geformt. Der Anblick erinnerte teils an ein Stoppelfeld, um das sich ein Bauer nicht kümmert, teils an ein ungebürstetes Rattenfeld.